Art berichten wir über die Entwicklung des Tonbandes. Elektrisch konserviert. Unsere Geschichte beginnt in Kopenhagen, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, im Hause eines Mannes mit Namen Waldemar Paulsen, 29 Jahre alt. Nach dem Abitur hätte er am liebsten Literatur und Philosophie studiert, doch sein Vater hatte ihn davon überzeugt, dass er es in einem praktischen Beruf gewiss weiterbringen werde, als Ingenieur zum Beispiel. Nun, im Jahre 1898 hat er es geschafft. Als Spezialist für Telefontechnik arbeitet Paulsen in der Forschungsabteilung der königlich-dänischen Postverwaltung. Und da er nicht nur sehr begabt ist, sondern auch viel Fantasie hat, fängt er an, zu Hause auf eigene Faust zu experimentieren. Nicht gerade zum Entzücken seiner Frau. Sie muss sich oft die Zeit mit Klavierspielen vertreiben, wenn ihr Mann sich im Keller mit allerlei technischen Basteleien beschäftigt. Waldemar. Ja. Hast du aufgehört für heute? Nein, ich muss gleich noch mal runter. Störe ich dich da unten mit dem Getränk? Nein, spiel nur weiter. Ich finde, du machst Fortschritte auf dem Piano. Danke. Aber ich sehe dir an, du bist nicht darauf gekommen, um mir Komplimente zu machen. Ja, das gebe ich zu, Hedda. Ich habe eine Bitte. Sag schon. Kannst du mir eine Klavierseite leihen? Ach. Machst du Witze, Waldemar? Im Ernst, mein Schatz. Ich brauche eine von den dünnen. Kannst du nicht für kurze Zeit auf einen von den ganz hohen Tönen verzichten? Natürlich. Die kommen in meinen Noten kaum vor. Aber was im Himmel ist, wen willst du denn dann? Ich könnte für meine Experimente auch ein anderes Stück Stahldraht nehmen. Aber eine Klavierseite eignet sich am besten. Ich habe Werkzeug mitgebracht. Nur zu. Du hast die freie Auswahl. Pedersen ist nämlich gekommen. Peter Ulof Pedersen, weißt du? Dein Kollege aus der Postverwaltung. Ja. Ich möchte ihm etwas vorführen. Und ich wette, er wird Augen machen, so groß wie die Uhr am runden Turm von Kopenhagen. Und dazu brauchst du die Seite. Ja, du bekommst sie ja wieder. Also, welche nehme ich denn da? Sie sollte ungefähr einen Millimeter im Durchmesser haben. In seinem Laboratorium hat Waldemar Paulsen etwas vorbereitet, was seinem Freund und Kollegen Pedersen auf den ersten Blick vertraut erscheint. Was hast du eigentlich vor, Waldemar? Irgendwas Neues mit dem Telefon, nehme ich an. Ganz daneben. Immerhin, ich brauche dazu das Telefonmikrofon und die Hörmuschel. Aber das Wichtigste ist ein Elektromagnet. Hier. Aha. Im Stromkreis mit der Batterie. Ja, und was soll dieser Draht? Das ist eine Klavierseite, nicht wahr? Ja, ist eine Leihgabe von Hedda. Ich werde sie zum Sprechen bringen. Wen? Deine Frau? Nein, die Seite. Die Seite? Ja. Sag mal, kannst du dich nicht deutlicher ausdrücken? Ich werde diesem Stück Stahldraht meine Stimme aufzwingen und sie konservieren. Auf Abruf. So wie bei einer Wachswalze des Phonographen? Oder den runden Grammophonplatten? Walzen oder Platten. Die mögen gut sein zur Konservierung von Musik oder Stimmen, die man immer gerne hören möchte, ja, im Salon. Der Nachteil ist, dass sich der Tonträger nur ein einziges Mal verwenden lässt, ja? Mehr verlangt ja auch niemand. Doch, was man braucht, ist ein Aufnahmegerät mit einem Tonträger, den man immer wieder neu verwenden kann. Weißt du, wie eine Schultafel. Wenn alle Schüler in der Klasse kapiert haben, was darauf geschrieben steht, kann der Lehrer die Schrift auswischen. Dann ist die Tafel frei für neue Aufzeichnungen. Klar? Ja, ja. Es klingt ganz plausibel, aber für meine Begriffe reichlich fantastisch. Du, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sowas auch mit Tönen funktionieren könnte. Das ist doch ganz einfach. Elektromagnetisch. Ja, ja, ganz einfach. Ich verstehe kein Wort. Also, was passiert, wenn man einen natürlichen Magneten auf ein unmagnetisiertes Stück Stahl legt, hm? Er wird ebenfalls magnetisch und bleibt es auch lange Zeit. Na also. Und genau dasselbe geschieht, wenn man einen Elektromagneten benutzt. Ist schon richtig. aber... Ich kann also von diesem Elektromagneten hier magnetische Felder auf die Klavierseite übertragen. Hm? Und wie, bitte? Indem ich den Kopf des Magneten an dem Draht entlang führe. Aha. Ja? Hast du schon mal ausprobiert? Na, was glaubst du? Ein Akrobat präsentiert sich doch erst dem Publikum, wenn er seine Nummer beherrscht. Und worin besteht dein Kunststück? Jakob. Ah, was? Jakob. Jakob. Du, wir hatten zu Hause mal einen Papagei, der Jakob sagen konnte. Und mein Papagei ist die Klavierseite. Warte nur ab. Du machst nicht so spannend, Waldemar. Gleich ist es soweit. Ich werde also ein Wort ins Mikrofon sprechen. Jakob. Dabei verwandeln sich die Schallschwingungen in elektrische Stromschwankungen. Wie beim Telefon. Genau. Und während der Mikrofonstrom die Spule des Elektromagneten durchfließt, verstärkt und schwächt er den Magnetismus des Stabes im Rhythmus der Sprachschwingungen. Ja, das ist klar. Und diese elektromagnetischen Schwingungen, so behaupte ich, übertragen sich auf die Klavierseite, wenn ich den Magnetkopf daran entlang führe, während ich Jakob sage. Was zu beweisen ist. Was ich dir jetzt beweisen werde. Pass auf. Jakob. Fertig. Jakob ist elektrisch auf dem Draht konserviert. So, jetzt nimm den Telefonhörer und press die Muschel fest ans Ohr. Hab ich. Die magnetische Energie auf der Seite ist ziemlich schwach. Man müsste sie irgendwie verstärken können, trotzdem. Und du kannst die Stimme wieder zum Leben erwecken? Ja, indem ich den Magnetkopf wiederum an dem Draht entlangfahren lasse. Und dabei läuft der ganze Vorgang umgekehrt ab. Die magnetischen Felder der Klavierseite induzieren in der Spule veränderliche Ströme und die bringen die Membrane im Hörer zum Schwingen. Und dann, Achtung! Ja, ich bin ganz Ohr. Ganz still. Na? Hast gehört? Jakob. Ja. Siehst du? Mann, leise, aber ganz deutlich. Ja. Jakob, das ist ja nicht zu fassen, Waldemar. Das war die Generalprobe, Pedda. Morgen werde ich für Hedda eine Liebeserklärung auf den Rat sprechen. Das hat noch kein Mann getan. Vorher muss ich natürlich den Jakob löschen. Wie machst du das? Ganz einfach. Ich setze die Magnetspule unter Strom und führe den Draht daran entlang. Dabei wird die Seite gleichförmig magnetisch und kann für eine neue Aufnahme verwendet werden. Ich führe dir das gleich mal vor. Sie experimentierten noch lange an jenem Abend. Was sie auch immer ins Mikrofon sprachen, sangen oder pfiffen, es wurde elektrisch konserviert und konnte im Handumdrehen wieder gelöscht werden. Fabelhaft, Waldemar. Wirklich, ganz phänomenal. Als Spielzeug für elektromagnetische Experimente im Physikunterricht. Hast recht, Peter. Mit dieser Versuchsanordnung ist kein Blumentopf zu gewinnen. Aber sie ist ja auch erst das Saatkorn. Darauf will ich aufbauen. Und ich hoffe, du wirst mir dabei helfen. Du bist der bessere Mechaniker von uns beiden. Ich bin zu allem bereit, Waldemar. Ja, was hast du nun vor? Ich sage mir, wenn ich den Elektromagneten an dem fest eingespannten Draht entlangführen kann, dann müsste es doch auch umgekehrt funktionieren. Bei einem fest montierten Magneten, an dem der Draht vorbeiläuft. Ja, sicher. Aber ist das so wichtig? Aber ja. Du hast ja gehört, Jakob, nur dieses eine Wort hat Platz auf der Seite. Meine Erfindung hat doch aber nur einen Sinn, wenn ich mit dem Apparat 10, 20 oder 30 Minuten lang aufnehmen kann. Eine ganze Rede eines Politikers oder eines Gelehrten zum Beispiel. Oder ein langes Telefongespräch. Aber dazu brauchst du Draht. Kilometer lang. Das ist doch kein Problem. Wenn ich zwei große Spulen verwende, um ihn aufzuwickeln... Ein kleiner Elektromotor würde genügen, den Draht von der vollen auf die leere Spule und zurücklaufen zu lassen, ja? Gute Idee, gute Idee. Magnete, Mikrofon, Hörer, Motor, die Drahtspulen. Das alles will ich in einem handlichen Kasten unterbringen. Verstehe. Und wie, das soll deine Sorge sein, Peter. Tja, da muss ich mir was überlegen. Wie soll der Zauberkasten denn heißen? Telegraphon. Wie findest du das? Telegraphon. Ja. Telefon, Telegraph, Grammophon, Phonograph, alles eine Verwandtschaft. hat eben auch alles mit Aufzeichnung und Wiedergabe von Tönen und Stimmen zu tun. Aber warum muss man solchen Erfindungen immer gleich ein griechisches Mäntelchen umhängen? Telegraphon. Damit es wissenschaftlich klingt, mein Lieber. Das schafft Vertrauen. Meinst du nicht auch? So bauten die beiden ein Telegraphon, das sich sehen und hören lassen konnte. Paulsen meldete es zum Patent an und schickte es im Jahre 1900 zur Weltausstellung nach Paris. Dort, in den großen Hallen am Seineufer, konnte man alles bewundern, was Fleiß, Kunstfertigkeit und Erfindergeist der Völker in der jüngst vergangenen Zeit geschaffen hatten. Zumeist Dinge, die den Fortschritt der Technik zeigten. Für Waldemar Paulsen also die beste Gelegenheit, sein Werk vorzustellen. Befriedigt kam er aus der französischen Hauptstadt zurück. Ob du's glaubst oder nicht, Hedda. Mein Telegraphon war die Sensation. Ich glaub's, Waldemar. Man hat mir den großen Preis der Ausstellung dafür verliehen. Das hat ja bei uns in allen Zeitungen gestanden. Ja. Ganz Dänemark ist stolz auf dich. Du hättest sehen sollen, wie sich die Leute um den Wunderapparat drängten. Jeder wollte seine Stimme vom Draht hören. Sogar Kaiser Franz Josef von Österreich. Seine Majestät zeigten sich sehr beeindruckt und geruhten mir huldvoll zu gratulieren. Welche Ehre für dich. Also ich werde in den nächsten Wochen viel unterwegs sein müssen. Ich hoffe, man wird mich beurlauben. Unterwegs? Wozu? Weißt du, jetzt kommt es darauf an, das Telegraphon an den Mann zu bringen. Es gibt genug Interessenten, Fabrikanten und Kaufleute. Bei uns in Dänemark, in Deutschland und drüben in Amerika. Gesellschaften werden gegründet. Fabriken gebaut für die Produktion von Telegraphonen. Man verspricht sich ein Riesengeschäft davon in aller Welt. Das alles ist für mich wie ein Traum. Wie ein Märchen, Waldemar. Du wirst sehen, in ein paar Jahren gehört das Telegraphon zum Alltag unseres modernen Lebens. Genau wie das Telefon und die Automobile. Nicht mehr fortzudenken. Meinem Telegraphon gehört die Zukunft. Nun, es sah tatsächlich so aus, als werde sich das Telegraphon einen Markt für Diktiergeräte erobern. Doch es stellte sich bald heraus, dass es dafür noch nicht reif war. Da, wo fortschrittsgläubige Chefs es für ihr Büro anschafften, gab es immer wieder Ärger damit. Herr Direktor, ich... Aber was ist denn, Fräulein Schmetter? Warum heulen Sie denn wie ein Schlosshund? Das Telegraphon, das Diktat. Ja, wo bleiben Sie denn damit? Der Brief muss doch heute noch raus. Ich konnte nicht alles verstehen, was auf dem Draht war. Die Stimme ist so leise. Ach, Sie müssen die Muschel ganz fest ans Ohr pressen. Wie oft soll ich Ihnen denn das noch sagen? Und da ist auch noch das Rauschen und Gepfeife. Und das ist das Geräusch des laufenden Drahtes. Verständlich bei der hohen Geschwindigkeit. Daran müssen Sie sich eben gewöhnen. Deshalb brauchen Sie doch nicht gleich zu verzweifeln. Lassen Sie den Draht so oft zurücklaufen, bis Sie alles verstanden haben. Das wollte ich ja auch, Herr Direktor. Nur beim dritten Mal ist der Draht gerissen. Was denn schon wieder? Ich kann doch nichts dafür. Wer behauptet das denn? Also wieder 100 Meter oder mehr Draht von der Spule runter. Und bestimmt wieder alles verwickelt. Ja, das ganze Vorzimmer überall Draht. Und die ganze Aufnahme umsonst. Ach, nun so, hören Sie doch endlich auf mit Ihrem Gejammer. Dieses Telegraphon taugt wirklich nichts. Viel zu kompliziert in der Bedienung und zu leise, da haben Sie ja recht. Überhaupt ganz unvollkommen. Das Geld dafür hätte ich mir ruhig sparen können. Es ist eben nicht alles besser, was heute als Fortschritt angepriesen wird. Diese Herren Erfinder und die Geschäftemacher, die sind zu voreilig. Also, jetzt Schluss mit dem verdammten Ding. Werfen Sie es auf den Müllhaufen. Oder sonst wohin? Jawohl, Herr Direktor. So, und nun putzen Sie sich mal Ihre Nase, Frau Schmetter. Und holen Sie Ihren Block, damit ich Ihnen den Brief nochmal diktiere. Gut, sofort, Herr Direktor. Tja, und weil man allgemein keine guten Erfahrungen mit dem Telegraphon machte, geriet es in Verruf und bald in Vergessenheit. Und Waldemar Paulsen? Nun, er überwand die Enttäuschung, denn er hatte sich inzwischen für ein neues Arbeitsfeld begeistert, für die noch junge, drahtlose Telegraphie. Und schon 1906 gelang ihm, zusammen mit seinem Freund Patterson, auf diesem Gebiet eine wichtige Erfindung. Sie machte es möglich, über große Entfernungen auch drahtlos zu telefonieren. Aber sein Telegraphon war nicht für immer in der Versenkung verschwunden. Deutsche Physiker und Ingenieure kamen auf Paulsens Erfindung zurück und verbesserten sie Schritt für Schritt während der 20er und der 30er Jahre. Zunächst ersetzten sie den Stahldraht durch ein dünnes, schmales Stahlband und schließlich, im Jahre 1943, erfand man das Tonband aus Kunststofffolie. Es war mit mikroskopisch feinen, eisenhaltigen Teilchen beschichtet. Damit war es nun auch möglich, solche Tonbänder zu schneiden und zu kleben wie einen Film. Dieser große Vorteil machte das Magnetophon, wie man es nannte, zum idealen Gerät, um Stimmen und Musik elektromagnetisch aufzuzeichnen und wiederzugeben. Vor allem in den Rundfunkanstalten machte man es sich bald zunutze. Waldemar Paulsen hat die Entwicklung seines Telegraphons zum Magnetophon noch erlebt. Er starb erst 1942, international geehrt als der deutsche Edison. Nach dem Krieg ist die Entwicklung weitergegangen. Die Fortschritte in der Verstärkertechnik kamen dazu. Nun, darüber brauchen wir nicht viel zu sagen, denn heute weiß beinahe jedes Kind, mit Magnetophon und Tonband umzugehen. Und für jeden, der uns bis hierher zugehört hat, ist es selbstverständlich, dass auch diese Sendung in einem unserer Studios elektromagnetisch aufgezeichnet worden ist und vom Tonband kommt. Nach demselben Prinzip, wie Waldemar Paulsen es sich gedacht hat. Damals, als unser Jahrhundert gerade begann.